stehst an meiner Seite, hältst den Schirm auf, wenn der Regen fällt. Und bin ich noch so sehr alleine, bist du der Letzte, der noch zu mir hält. Du fängst mich auf, egal aus welcher Not. Ich will dir ein Leben lang vertrauen, von jetzt an bis in den Tod. Ich mir weiter, wenn ich wach lieg in der Nacht. Herr, ich geb dir meine Seele, geb dir mein Herz, ich geb dir alles, was ich hab. Ich möchte all deine Bürden tragen. Denn am Ende